Claudias Reise. Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Noch einen Kaffee, Robert? Danke, ich hab noch. Hast du was? Nee, mir geht's gut. Das Frühstück ist auch gut, sogar der Kaffee. Na, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Ich muss bis morgen einen Artikel fertig schreiben. 2 Schreibmaschinenseiten. Einen ganzen Artikel? 2 ganze Seiten? Tja, Robert, so ein freier Journalist hat's schwer, ne? Vor allem, wenn er so frei ist wie du. Willst du schon wieder Streit? Diesmal schon beim Frühstück? Na, du nennst dich doch freier Journalist. Weil du keinen festen Job hast. Vielleicht pro Monat irgendeinen Artikel. Na, was ist es denn diesmal? Etwas für die Kleingärtnerzeitung? Gib Ruhe. Ich muss alles bezahlen. Alles, sogar dein Tennis. Macht's dir Spaß, mich zu provozieren? Es macht mir keinen Spaß, von morgens bis abends zu arbeiten. Ach. Ich hätte mich rechtzeitig von dir scheiden lassen sollen. Du hast einfach schlechte Laune. Du solltest dir eine reiche Freundin suchen. Siehst doch noch ganz passabel aus. Drahtiger Mitvierziger, schlank und fit durch Tennis, sucht reiche Witwe zwecks gelegentlicher gegenseitiger Wohltaten. Da findet sich bestimmt was. Rita, wir sind jetzt über 20 Jahre verheiratet. Eine tolle silberne Hochzeit werden wir haben. Wenn ich allein schon an die vielen interessanten Gäste denke. Als erstes natürlich meine Schwester Claudia mit ihrem Millionär. Na, die wird wieder aussehen wie ein Christbaum mit Gold und Brillanten behängt. Und ihr toller Michael fährt bestimmt mit seinem Rolls-Royce vor. Was die uns wohl schenken werden. Vielleicht eine Sammeltasse in Jugendstil. Du schwärmst doch so für Jugend. Ich habe schon immer gewusst, dass du eifersüchtig auf Claudia bist, weil sie diesen Millionär Gößlinger geheiratet hat. Die muss nicht jeden Tag ins Büro rennen und auf der Schreibmaschine klappern. Ach, Mensch. Das Leben könnte so schön sein, wenn man nur genug Geld hätte. Ach, ich gehe schon. Hier, Rita Lattmann. Michael Gößlinger. Ach, ja, das ist aber eine angenehme Überraschung. Ich suche meine Frau. Wisst ihr, wo sie ist? Claudia? Ja, bei uns ist sie nicht. Vielleicht ist sie shopping. Oder auf dem Golfplatz. Ich habe seit 3 Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich kann das nicht mehr verstehen. Jetzt habe ich Vermisstenmeldung gemacht. Wie, du hast überhaupt keine Nachricht von ihr? Nein, kein Sterbenswort. Wann habt ihr denn Claudia zuletzt gesehen? Ja, vorige Woche, Donnerstag. Ich habe sie zufällig getroffen in der Stadt. Besucht hat sie uns schon lange nicht mehr. Ach du, mir fällt noch was ein. Letzten Freitag war ich beim Friseur, Salon Röbbeldorf. Claudia geht ja auch immer dahin. Aber nicht mehr zu Freund Schwabe. Du kennst doch die Ingrid Schwabe, oder nicht? Was hat denn das mit Claudias Verschwinden zu tun? Der Freund Schwabe hat gehört, wie Claudia was von einer Reise gesagt hat. Das hat sie mir erzählt. Was für eine Reise? Davon weiß ich nichts. Da fragst du am besten Freund Schwabe. Hast du die Telefonnummer? Oder soll ich sie dir raussuchen? Ach, danke, nicht nötig. Ja, und Michael, du gib uns bitte gleich Bescheid, wenn du was erfährst. Ja. Mein Gott, du, es wird dir doch nichts Ernsthaftes zugestoßen sein. Ich mache mir Sorgen. Habt ihr Streit gehabt? Streit? Ach, wie kommst du denn darauf? Ja, ich frage ja nur. Vielleicht hat sie sich geärgert und ist deshalb einfach weggefahren. Nein, nein, es war alles normal. Also wir können nur abwarten. Mhm. Ciao, Rita. Ja, alles Gute, Michael. Vielleicht hat er sie umgebracht. Wie kannst du sowas sagen? Alles schon mal da gewesen. Ich habe da neulich in der Zeitung einen Fall gelesen. Hör auf! Wer weiß, wie es in einer Ehe aussieht. Hast du mir nicht mal gesagt, dass Claudia erzählt hat, er hat eine Freundin? Ja, vor einem Jahr ist mal sowas gewesen. Es gibt 1000 Gründe, wieso einer jemanden umbringt. Der eine macht's, der andere nicht. Jedenfalls glaube ich, Michael Gößlinger geht über Leichen. Sonst wäre er nie so reich geworden. Dir kann's doch recht sein. Vielleicht erbst du dann mal ordentlich was. Ach, du bist herzlos, sowas sagt man nicht. Noch einen Kaffee? Nee, danke, ich muss noch arbeiten. So, du glaubst wirklich, ich würde was erben? Vielleicht hat Claudia ein Testament gemacht, wer weiß. Bitte, Herr Müller. Auch nehmen Sie den Sessel, der ist am bequemsten. Danke, Herr Köstlinger. Sie sagten, Sie sind Kriminalhauptkommissar. Das ist richtig. Ich komme wegen Ihrer Frau. Der Anlass Ihres Besuches hat sich wahrscheinlich schon erledigt. Hat man Ihnen nichts gesagt? Ich habe heute früh die Polizei angerufen. Mein Kollege hat mir berichtet. Die Vermisstenmeldung hat sich erledigt, weil ich inzwischen gehört habe, dass meine Frau nach Ischia verreist ist. Wir haben dort ein Haus, Zweitwohnsitz. Haben Sie denn inzwischen Kontakt zu Ihrer Frau gehabt? Ja, ich habe telefoniert, aber meine Frau muss wohl gerade unterwegs gewesen sein. Darf ich mal fragen, wie Sie erfahren haben, dass Ihre Frau nach Ischia gereist ist? Meine Schwägerin, Frau Lattmann, hat mir erzählt, meine Frau hätte beim Friseur von einer Reise gesprochen. Ich habe mich daraufhin mit Fräulein Schwabe in Verbindung gesetzt. Fräulein Schwabe? Ja, die arbeitet im Salon Röbeldorf als Friseuse. Und die hat mir bestätigt, dass meine Frau das gesagt hat. Ihre Frau hat Sie also nicht benachrichtigt? Wissen Sie, ich bin dauernd unterwegs, Paris, London, Zürich und so weiter. Meine Frau und ich, wir führen ein sehr selbstständiges Leben. Normalerweise ist es allerdings üblich, dass meine Frau mich kurz verständigt, wenn sie verreist. Wir haben nachgefragt. Ihre Frau ist mit keiner Fluglinie geflogen. Jedenfalls nicht unter Ihrem richtigen Namen. Ihr Wagen steht da in der Garage. Wir haben uns heute Vormittag sofort bei unseren italienischen Kollegen telefonisch erkundigt. Vor einer halben Stunde haben Sie zurückgerufen. In Ihrem Haus auf Ischia ist kein Mensch. Die Fensterläden sind geschlossen, es meldet sich keiner. Auch die Nachbarn haben niemanden bemerkt. Das verstehe ich nicht. Tut mir leid, Herr Gößlinger. Das sieht ja ganz so aus, als ob meine Frau, als ob ihr was passiert sei. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Vermissen Sie irgendwelche Gegenstände, die Ihrer Frau gehören? Ja, ich habe mal nachgesehen. Kann sein, dass ein paar Kleider fehlen. So genau kenne ich mich nicht aus. Es fehlt allerdings Schmuck, aber ich denke, den hat sie mitgenommen. Wertvoller Schmuck? Ja, ein Brillant-Collier. Ich habe dafür 150.000 Mark bezahlt. Meine Frau mal zu Weihnachten geschenkt, das ist weg. Auch die dazugehörige Schatulle. Wann waren Sie zuletzt mit Ihrer Frau zusammen? Bevor ich letzte Woche für ein paar Tage nach London geflogen bin. Donnerstag früh. Am Montag bin ich zurückgekommen. Und da war sie nicht mehr zu Hause. Ich habe dann bei allen möglichen Freunden und Bekannten herumtelefoniert. Keiner hat was gewusst. Mittwoch, also gestern, habe ich dann die Vermisstenmeldung gemacht. Und heute Vormittag habe ich das mit der Reise nach Ischia erfahren. Von Fräulein Schwabe. Ja, das hat mich eigentlich beruhigt. Und ich habe die Vermisstenmeldung zurückgezogen. Demnach sind Sie nicht zu Hause gewesen, als Ihre Frau verschwunden ist. Sie waren in London. Richtig. Haben Sie vielleicht eine Beschreibung von dem Brillant-Collier? Selbstverständlich. Sogar Fotos, wegen der Versicherung. Ich muss das nur heraussuchen. Michael Gößlinger? Rita Lattmann, deine Schwägerin. Ja, grüß dich. Was gibt's? Herr Claudia, ich mach mir Sorgen. Hast du immer noch nichts von ihr gehört? Nein, nichts. Ja, was sagst du denn dazu? Ist jedenfalls nicht normal. Also ehrlich gesagt, manchmal denke ich, entweder hat sie den Verstand verloren. Oder? Das will ich lieber nicht aussprechen. Oder sie ist tot? Ach, wolltest du das sagen? Was? Also, das dürfte ja doch wohl noch etwas verfrüht sein. Ich mache mir Sorgen. Ja, ich fange an zu begreifen, was das für Sorgen sind. Falls sie etwas mit Erbschaft zu tun haben sollten. Claudia und ich haben Gütertrennung. Es gehört alles mir. Die Firma, das Haus und auch das Haus auf Ischia. Die Wertpapiere, alles. Da wäre allenfalls der Schmuck, aber die wertvollen Stücke sind nicht mehr da, seit Claudia verschwunden ist. Und die Kleider werden dir zu eng sein. Ist das eine erschöpfende Auskunft? Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob du was von meiner Schwester gehört hast. Und jetzt tust du so, als ob ich mir wünsche, dass Claudia tot ist, damit ich was erben kann. Das ist herzlos, Michael. Du tust mir weh. Ach, Rita, wir beide wissen doch, dass du Claudia nie leiden konntest. Warum willst du mir jetzt Krokodilstränen vorweinen? Grüß deinen Mann von mir, ciao. Was kann ich für Sie tun, Herr Müller? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Polizei von mir will. Sie arbeiten als Friseuse im Salon Röbeldorf von den Schwabe. Sie haben eine Kundin, die heißt Claudia Gößlinger. Ja, aber die kommt nicht mehr zu mir. Die geht schon seit einem Jahr zu einer Kollegin. War sie nicht mehr mit Ihnen zufrieden? Was weiß ich. Auf einmal wollte sie lieber zu Doris. Vielleicht hat ihr meine Nase nicht gepasst. Das soll ja mal vorkommen. Sie hat mir den Grund nicht verraten und mein Chef hat mir auch nichts gesagt. Frau Gößlinger soll vorige Woche im Salon Röbeldorf eine Äußerung über eine Reise gemacht haben. Ja, Herr Gößlinger hat mich auch schon danach gefragt, weil er nicht gewusst hat, wo seine Frau geblieben ist. Ich habe zufällig mitgekriegt, wie Frau Gößlinger beim Bezahlen an der Kasse gesagt hat, jetzt will sie erst mal verreisen. Sie hat noch so eine komische Bemerkung dazu gemacht, dass sie einfach mal ihre Seele baumeln lassen müsste. Naja, ein bisschen spleenig ist sie mir schon öfter vorgekommen. Spleenig? Wieso? Die hat immer so auf Vornehmen gemacht. Und dann hat sie dauernd von den Sternen geredet. Astrologie. An den Quatsch hat die tatsächlich fest geglaubt. Und manchmal hat sie so richtig geschwollen dahergeredet. Die ist mir damit manchmal auf die Nerven gegangen. Ich bin ganz froh, dass sie nicht mehr zu mir gekommen ist. Hat sie dann auch gesagt, wohin sie reisen wollte? Ja, nach Ischia. Die haben da doch ein Haus mit Swimmingpool und allen Schikanen. Mhm. Hat sie mir früher schon mal erzählt, als sie noch zu mir gekommen ist. Ich glaube, ihr Astrologe hat ausgerechnet, dass Ischia der richtige Platz für sie ist. Ischia, das haben Sie wirklich ganz genau verstanden. Das kann ich beschwören. Mir ist das vorgekommen, als ob sie schon im nächsten Moment abreist. Aber so genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall wollte sie nach Ischia. Alleine? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber sie hat noch erzählt, das fällt mir jetzt ein, dass ihr Mann in London ist. Ich glaube nicht, dass sie mit dem verreist ist. Vielleicht wollte sie auch eine Freundin mitnehmen, was weiß ich. War sie besonders aufgeregt? Nee, die war wie immer. Wenn Sie mich fragen, die Gößlinger ist ein kaltes Biest. Entschuldigung, was ist mir jetzt so rausgerutscht? Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen, dass Frau Gößlinger verreisen wollte? Ja, mit ihrer Schwester, Frau Lattmann. Die ist am nächsten Tag bei mir gewesen. Der habe ich es erzählt, glaube ich. Die hat noch gesagt, sowas müsste man sich auch mal leisten können. Und ihre Seele wäre auch oft am Baumeln. Aber nicht wegen der Reise. Danke, Fräulein Schwabe. Das wär's für den Moment. Michael Gößlinger? Robert Lattmann. Vielen Dank für die Grüße. Hat Rita mir ausgerichtet. Oh, bitte. Ich weiß, du bist total ausgebucht und hast überhaupt keine Zeit. Ich brauche trotzdem mal einen Termin bei dir. Von Schwager zu Schwager. Also das ist wirklich nicht so einfach. Wir müssen mal was besprechen, dringend. Geht das nicht am Telefon? Lieber nicht. Wenn es denn so wichtig ist. Ist es. Dauert nicht mal eine halbe Stunde. Na gut. Also morgen Mittag um 12:30 bei mir zu Hause. Okay, bis morgen. Möller ist mein Name. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, Ihnen und Ihrer Frau. Meine Frau ist noch nicht da, aber sie muss bald nach Hause kommen. Bitte sehr, setz dich doch. Danke. Es handelt sich um Frau Claudia Gößlinger, Ihre Schwägerin. Würden Sie mir bitte sagen, wann Sie die zuletzt gesehen haben? Tja, wann habe ich die gesehen? Das muss mindestens ein halbes Jahr her sein. Wir haben nicht gerade viel mit ihr zu tun gehabt. Sie ist eine ziemlich vornehme Dame, aus den besten Kreisen sozusagen. Und wir... Aber es ist Ihnen bekannt, dass Frau Gößlinger vermisst wird? Ja, Ihr Mann hat uns angerufen. Ist ihr denn was passiert? Theoretisch gibt's eine Menge Möglichkeiten. Aber wir wissen noch nichts. Haben Sie denn eine Erklärung? Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, mich wundert das überhaupt nicht. Klar, wissen tue ich auch nichts, aber vorstellen kann ich mir das schon, sehr gut sogar. Das interessiert mich. Wissen Sie, für mich war Claudia schon immer so eine Art Sonderfall. Erstmal ist sie so unheimlich attraktiv. Hübsches Gesicht, schwarze Mähne, große braune Augen, prima Figur, lange, schlanke Beine. Immer elegant und tipptopp zurechtgemacht. So ein Weib, nach dem sich alle Männer umdrehen. Naja, dafür gibt die bestimmt auch einen Haufen Geld aus. Ihr Alter hat's ja. Ich weiß, wer Herr Gößlinger ist. Bei der Frau läuft immer alles wie geschmiert. Wahrscheinlich waren schon die Lehrer in der Schule in die verknallt. Aber eigentlich ist die kalt wie Eis. Die nimmt nichts ernst. Nichts und niemand. Außer sich selbst natürlich. Für die ist das Leben so eine Art Spiel. Und die gewinnt immer. Wenn es nicht anders geht, mogelt sie eben. Verstehen Sie, was ich meine? Die hat sich ihren Alten eingefangen wie andere vielleicht ein Tiger, weil er eben stinkreich war. Hat ihr einfach Spaß gemacht. Und Geld ist ja auch was Schönes, nicht wahr? Jetzt müssen Sie mir aber bitte mal klar, sagen... Klar, klar. Sie wollen wissen, warum die Claudia weg ist. Ich sag Ihnen was. Vielleicht ist das bloß wieder ein Spielchen von ihr. Ein Abenteuer. Die liegt vielleicht irgendwo in Spanien oder Marokko am Strand rum und stellt sich vor, was hier jetzt los ist. Und amüsiert sich dabei. So richtig mit Genuss. Verstehen Sie? Und irgendwann ist sie dann auf einmal wieder da. Ja, genau das. Macht kugelrunde Augen und tut ganz perplex, weil wir uns hier aufgeregt haben. Erzählt ganz naiv, dass sie doch bloß mal schnell ein bisschen Sonne getankt hat, ohne sich was dabei zu denken. Tut ihr schrecklich leid, dass sie ganz vergessen hat, was zu sagen. Weiter nichts. Und wir stehen da und gucken behämmert aus der Wäsche. Das wäre allerdings eine sehr simple Lösung. Naja, könnte natürlich auch sein, dass ihr was zugestoßen ist. Ich habe schon mal gesagt, eines Tages geht das noch mal schief mit der Claudia. So wie die lebt. Da kommt meine Frau. Das passt ja bestens. Da können Sie gleich mit ihr reden. Aber viel mehr weiß die auch nicht. Das ist Herr Möller, Rita, von der Kripo. Guten Tag, Frau Lattmann. Guten Tag. Von der Kripo? Ja, wegen deiner Schwester. Ich hätte nur ein paar Fragen. Brauchen Sie mich noch? Ich habe nämlich eine Verabredung. Danke, Herr Lattmann. Sie können von mir aus gehen. Also dann, Wiedersehen. Ja, ich habe Angst um meine Schwester. Claudia und ich, das sage ich Ihnen gleich, wir haben uns nie besonders gemocht. Aber sie ist doch immerhin meine Schwester. Als ich sie das letzte Mal getroffen habe, das war letzte Woche Donnerstag, da war sie noch ganz vergnügt. Ja, richtig aufgekratzt. Und jetzt weiß ich nicht mal mehr, ob sie überhaupt noch lebt. Warum sollte sie tot sein? Denken Sie an etwas Bestimmtes? Sie ist spurlos verschwunden. Da kann man doch überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Und Sie haben keine Ahnung? Nein. Ich habe einfach bloß Angst. Können Sie mir etwas über die Ehe Ihrer Schwester sagen? Ach, du lieber Himmel. Sie hat einen mehrfachen Millionär geheiratet. Nach sowas lecken sich die Frauen alle 10 Finger. Mein Schwager ist viel unterwegs. Aber Sie können mir glauben, Claudia, die genießt das Leben. Schöne Kleider, schönen, teuren Schmuck, jede Woche zum Friseur. Natürlich spielt sie Golf im vornehmsten Club, dauernd Einladungen, Theater, Konzerte. Und die geht bestimmt nicht allein aus. Sie sagt, für Geld kann man fast alles kaufen. Und danach lebt sie auch. Hat sie einen Freund? Sie wollen wissen, ob sie einen Geliebten hat. Wenn sie einen hätte, würde sie es bestimmt so machen, dass keiner was merkt. Und ihr Mann? Ist er ihr treu? Wie soll ich das wissen? Vielleicht haben Sie mal was gehört. Ach, der ist doch bloß die Hälfte der Zeit zu Hause. Wenn er in Paris oder Rom oder sonst wo ist, kümmert sich kein Mensch darum, was er da anstellt. Kann schon sein, dass er nicht immer solo verreist. Vielleicht nimmt er sich mal eine flotte Sekretärin mit. Da bin ich überfragt. Ihre Schwester hat sich nie zu dem Thema geäußert? Solange ihr keine andere den Mann ernsthaft abspenstig macht, ist ihr das ziemlich egal. Naja, und wenn wirklich was wäre, erfährt sie das sicherlich rechtzeitig bei ihrem Astrologen, glaubt sie wenigstens. Sie hat einen Astrologen? Tja, auf den schwört sie. Bei wem lässt sie denn arbeiten? Ich meine, astrologisch. Ich kenne den Mann nicht. Claudia sagt, er ist ein Genie. Scheint aber mehr eine verkrachte Existenz zu sein, wollte eigentlich Jurist werden. Aber dann hat's wohl mit dem Examen nicht geklappt. Und von irgendwas muss der Mensch ja leben. Der lebt eben von den Sternen. Wissen Sie den Namen? Ja, warten Sie mal. Urban. Ich glaube, so heißt der. Den Vornamen weiß ich nicht, aber Urban stimmt. Gibt es nicht noch etwas, was Sie mir sagen möchten, Frau Lattmann? Nein. Aber vielleicht können Sie ja mal den Urban fragen. Vielleicht kann der aus den Sternen lesen, wo meine Schwester Claudia steckt. Von Schwager zu Schwager, hast du am Telefon gesagt. Also dann schieß mal los. Die Polizei war bei uns. Ja? Ein Kommissar, Müller. Wegen deiner Frau. Der war auch bei mir. Sowas ist ganz schön unangenehm, die Polizei im Haus. Und was habe ich damit zu tun? Du bist Claudias Mann. Das weiß ich selber. Was willst du von mir? Naja, man weiß manchmal nicht so genau, was man der Polizei sagen soll und was nicht. Die Wahrheit? Was sonst? Die Wahrheit, ja. Das hört sich so einfach an. Aber was ist das? Zwei Haare auf dem Kopf sind wenig, zwei Haare in der Suppe sind viel. Sind nun zwei Haare in Wahrheit viel oder in Wahrheit wenig? Für dumme Witze fehlt mir leider die Zeit. Entweder du sagst mir jetzt, was Sache ist, oder wir machen Schluss. Na schön. Du bist vor einiger Zeit ein paar Mal in Mailand gewesen. 3 oder 4 Mal. Mindestens. Deine Frau hat meiner Frau erzählt, du bist nicht allein nach Mailand geflogen. Daher weht der Wind. Ich hab schon sowas geahnt. Rita und ich wissen natürlich keine Einzelheiten. Wir wissen ja nicht mal, ob das stimmt, was Claudia erzählt hat. Ich könnte nur auf meinen Eid nehmen, dass sie von einem Detektiv gesprochen hat, den sie engagiert hat. Ach, ihr wollt ein Geschäft mit mir machen? Rita und ich haben uns gedacht, wenn wir das der Polizei auf die Nase binden, könnte das unter den gegebenen Umständen vielleicht doch ein bisschen peinlich für dich sein. Wir wären eventuell bereit, gewisse Rücksichten zu nehmen. Wir denken, vielleicht macht es dir nichts aus, wenn du uns... Sprich dich ruhig aus. Wie viel? Wenn man sich mal überlegt, dass du als Ehemann der Schwester meiner Frau bis jetzt noch niemals auch nur einen einzigen Pfennig für uns übrig gehabt hast, wo du doch nur so im Geld schwimmst. Wie viel? 50.000? Nackte Erpressung. Keine Erpressung. Kannst dich völlig frei entscheiden. Wir geben dir Zeit. Ich rufe dich an, morgen Abend. Fehlanzeige. Keine müde Mark. Und wenn du nicht sofort dieses Haus verlässt, dann weiß ich nicht, wie lange ich mich noch beherrschen kann. Vielleicht konntest du dich bei Claudia auch nicht mehr beherrschen. Raus hier, sage ich. Aber ganz plötzlich, bitte. Ich rufe dich trotzdem an. Du hast eine Nacht zum Überschlafen. Morgen Abend. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag. Man hat mich zu Ihnen raufgeschickt. Der Portier hat zu mir gesagt, der Hauptkommissar Müller ist oben, Zimmer 112. Der macht mal wieder Überstunden. Am besten sagen Sie mir erst mal, wer Sie sind. Ich bin Brillanten-Elfi. Elfi Novak. Ich habe vielleicht was für Sie. Dann nehmen Sie bitte Platz, Frau Novak. Das müssen Sie mir erklären. Brillanten Elfi hört sich ja beinahe kriminell an. Nein, nein, mit kriminell hat das nichts zu tun. Ich klaue die Klunker nicht. Ich habe einen kleinen Laden in der Altstadt, Ankauf und Verkauf. Zum Beispiel, wenn Sie einen Brillantring oder eine Perlenkette erben, na ja, bei mir können Sie das zu Geld machen. Und wenn dann mal ein anderer was Nettes braucht oder so bei mir, kann er sich dann den Brillantring oder die Perlenkette holen. Ich mache solide Preise. Keine krummen Touren. Mehr als 30% Aufschlag habe ich noch nie genommen. Naja, reich kann man dabei natürlich nicht gerade werden, aber man lebt. Und das ist doch die Hauptsache. Leider habe ich vorläufig keine Silberhochzeit. Ach. Und auch sonst kein Bedarf für Brillanten. Sagen Sie das nicht. Hier, das ist für Sie. Machen Sie den Kasten mal auf. Gucken Sie mal rein. Aber kriegen Sie keinen Schreck. Das haut Sie glatt um. Donnerwetter. Das ist ein Ding. Was? Und die sind echt? Erstklassige Ware. Lupenreine Diamanten. Perfekt geschliffen. So was Tolles von Collier habe sogar ich mein Lebtag noch nicht in der Hand gehabt. Schätzen Sie mal, was das kostet. Na, sagen wir mal 150.000. Gut getroffen, Herr Hauptkommissar. Und das haben Sie gekauft? Das nun wieder nicht. Ich habe es in Kommission genommen. Die Dame hat gesagt, ich soll es für Sie so günstig wie möglich verscherbeln, aber nicht unter 100.000. Naja, da wäre für mich ja noch ein schöner Batzen Profit drin gewesen. Auf den werden Sie jetzt vielleicht verzichten müssen. Ich habe der Dame natürlich nicht verraten, dass ich ausgerechnet von diesen Klunkern ein schönes Foto gekriegt habe, von der Polizei, persönlich gewidmet. Sie machen die Sache spannend. Wer ist die Dame? Tun Sie mir vielleicht auch irgendwann mal einen kleinen Gefallen, Herr Hauptkommissar? Vielleicht brauche ich doch mal jemand, der mir aus der Klemme helfen kann, der den Leuten sagt, dass Brillanten-Elfi eine ehrliche Haut ist. Tun Sie das? Sie haben bei mir was gut auf Ihrem Konto, ist doch ganz klar. Die Dame heißt Schwabe. Ingrid Schwabe. Und die Adresse kann ich Ihnen auch geben. Danke, Frau Novak. Ja, am besten fahren wir gleich zusammen hin. Die Dame wird ja jetzt wohl Feierabend haben. Michael Gößlinger? Hier ist dein Schwager Robert. Ich möchte gerne wissen, ob du dir die Sache überlegt hast, die wir besprochen haben. Ihr könnt mir den Puckel runterrutschen mit euren 50.000 Mark. Wenn ihr nicht sofort einen Rückzieher macht, dann zeige ich euch an wegen Erpressung. Du riskierst eine ziemlich große Lippe. Das ist jetzt deine letzte Chance. Wenn du jetzt nicht vernünftig wirst, informiere ich die Polizei über deine Liebesreisen nach Mailand. Vielleicht hat Ende der Durchsage! Fräulein Schwabe, Frau Novak erkennen Sie wieder, denke ich. Guten Abend. Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ich bin so überrascht. Das kann ich verstehen. Das ist mir sehr unangenehm. Ich kann mir ja vorstellen, warum Sie mit Frau Novak kommen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was Sie machen sollen? Aber mein liebes Kind, das ist ganz einfach. Sie müssen Herrn Möller die Wahrheit sagen. Woher haben Sie das Brillant-Collier? Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke, wenn es eine lange Geschichte ist. Muss ich denn überhaupt was dazu sagen oder kann ich die Aussage verweigern? Das hat doch gar keinen Sinn. Sie haben mir das Collier in meinen Laden gebracht. Also müssen Sie jetzt doch erklären, woher Sie es haben. Ich glaube, das sieht Frau Novak richtig. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Vor einem Jahr hat das angefangen. Wir haben ja noch den Herrensalon. Herr Gößlinger ist ein paar Mal da gewesen. Und auf einmal hat er mich gefragt, ob ich nicht mal Lust zu einem ganz besonders schicken Abendessen habe. Ich habe ihm eben gefallen. Und ich habe nicht Nein gesagt. Michael sieht gut aus, ist sehr charmant und außerdem noch reich. Der Mann ist verheiratet und seine Frau war ihre Kundin. Das ist doch nichts Besonderes. Was glauben Sie, wie oft wir von verheirateten Männern eingeladen werden? Die wollen meistens bloß ein Abenteuer, das ist ja klar. Aber bei Michael und mir ist das anders gewesen. Da ist eine richtige Beziehung draus geworden. Und dass mir seine Frau nicht gerade sympathisch war, das hatte ich ihm ja neulich schon gesagt. Michael hat mich mit nach Mailand genommen. Und das hat seine Frau rausgekriegt. Eines Abends ist sie hier bei mir aufgekreuzt, in voller Kriegsbemalung. Sie hat mir gesagt, sie verzichtet nicht auf das schöne Leben, das sie durch Michael hat. Ich soll die Finger von ihm lassen und sie lässt sich das sogar was kosten. Dann hat sie das Collier ausgepackt. Da sind Sie also schwach geworden. Ich habe auch Angst gehabt. Claudia Gößlinger, das ist nicht bloß eine attraktive Frau. Die kann ziemlich raffiniert und gemein sein. Die hat mir die Hölle heiß gemacht, dass sie mit allen Mitteln kämpfen wird. Entweder Kampf bis aufs Messer oder eine friedliche Lösung. Sie haben sich für die friedliche Lösung entschieden. In dem Moment habe ich geglaubt, dass ich gegen die doch keine Chance habe. Und das Collier, das ist für mich ein Vermögen wert. Am liebsten hätte ich es ja behalten, aber wann hätte ich sowas tragen können? Naja, Frau Novak, Ihnen danke ich jedenfalls für Ihre Hilfe. Oh, bitte sehr. Ich fahre jetzt mit Fräulein Schwabe zu Herrn Gößlinger. Tut mir leid, wenn wir Sie stören, Herr Gößlinger. Das ist meine Schuld, Michael. Ich wollte gerade weg zum Abendessen. Wir werden nicht sehr lange brauchen, denke ich. Es geht nur um 2 oder 3 ziemlich einfache Fragen. Und ich habe dir das eingebrockt durch meine Blödheit. Ach, beruhige dich. Komm, mein Gott. Herr Gößlinger, hat es zwischen Ihnen und Fräulein Schwabe eine Liebesbeziehung gegeben? Ich muss dir das erklären, Michael. Fräulein Schwabe, Sie sind jetzt nicht dran. Antworten Sie mir bitte, Herr Gößlinger. Oder wollen Sie die Aussage verweigern? Ich beantworte diese Frage mit Ja. Bedauere, dass ich so indiskret sein muss. Sie wissen warum. Ich muss Sie weiterfragen, ob diese Beziehung heute noch besteht. Herr Müller, bitte. Ich möchte dazu Nein, was sagen. Nein, Fräulein Schwabe, mischen Sie sich jetzt nicht ein. Ich möchte, dass Herr Gößlinger sich dazu ohne jede Beeinflussung äußert. Darf ich erst mal nachsehen, wer das ist? Tun Sie das. Guten Abend, Herr Gößlinger. Sind Sie allein? Nein, ich habe Besuch. Wer sind Sie denn? Ich kenne Sie nicht. Urban. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal von Ihrer Frau gehört. Harald Urban. Ich habe eine äußerst wichtige Mitteilung für Sie. Es handelt sich nämlich um Ihre Frau. Es ist nämlich was passiert. Was? Kommen Sie, das können Sie ja gleich der Polizei erzählen. Die ist gerade bei mir. Ich hätte Sie ja angerufen, aber aus bestimmten Gründen konnte ich nicht telefonieren. Ich bin seit heute früh 5 Uhr mit dem Auto unterwegs. Guten Abend zusammen. Das ist Herr... Urban. Ich komme direkt aus der Toskana. Das ist Kriminalhauptkommissar Möller. Er versucht herauszufinden, was mit meiner Frau ist. Und das ist Fräulein Schwabe. Guten Abend. Frau Gößlinger ist entführt worden. Die Entführer verlangen Lösegeld. Entführt? Claudia? Ja, nur mal langsam. Herr Urban, Sie sind der Astrologe. Ja, Herr Kommissar, sehr gut, dass Sie hier sind. Frau Gößlinger und ich, wir sind beide Freunde der Gestirne und daraus hat sich eine persönliche Verbundenheit entwickelt. Wir sagen du zueinander. Ihre Frau hat Ihnen das sicher erzählt, Herr Gößlinger? Nein, sie hat nur mal von Ihrem Astrologen gesprochen. Es macht Ihnen hoffentlich nichts aus. Nun reden Sie weiter. Ja, vorigen Freitag, Claudia rief mich an. Sie bat mich, kurz entschlossen Samstag früh mit ihr quer durch Italien nach Ischia zu fahren. Ich habe ehrlich gezögert, Herr Gößlinger. Obwohl die astrologische Konstellation nicht ungünstig schien. Claudia hat mir gesagt, ihr fällt die Decke auf den Kopf. Sie braucht unbedingt Abwechslung. Ihr Mann hat keine Zeit und allein hat sie keine Lust. Ich habe mich breitschlagen lassen. Wir haben meinen Wagen genommen. Samstagmorgen um 18 sind wir gestartet. Leider hat mir meine Frau nichts davon mitgeteilt. Sie wollte von Ischia aus anrufen. Sie sollten gleich wissen, dass sie gut angekommen ist. Von Samstag auf Sonntag haben wir in einem Hotel in Florenz übernachtet. Natürlich in 2 Einzelzimmern. Sonntag wollten wir auf Seitenstraßen über Siena und Grosseto durch die Toskana weiterfahren und dann auf der Uferstraße nach Ischia. In der Nähe von Batignano sind wir von Banditen überfallen worden. Sie hatten ein Auto quer auf die Landstraße gestellt. Sie haben uns die Augen verbunden und uns mitgenommen, auch mein Auto. Sie haben uns in irgendeinen Schuppen eingesperrt. Heute haben sie mich nachts geweckt. Sie haben mir erklärt, ich soll mit meinem Auto zurückfahren. Claudia würden sie behalten. Und sie wollen ein Lösegeld von 1 Million D-Mark. Sie haben mir wieder die Augen verbunden und mich bis Batignano gebracht. Telefonieren haben sie mir verboten. Sie haben mir gesagt, wo ich mich spätestens in 3 Tagen mit dem Geld melden soll. Aber das darf ich nicht verraten. Sonst ist Claudia in Lebensgefahr. Aus rein astrologischer Sicht kann ich mir diesen Vorfall kaum erklären. Jedenfalls bin ich total mit den Nerven fertig. Das ist verständlich. Können Sie die Leute beschreiben? Wie viele waren es denn? Ich habe 5 gezählt, aber mehr darf ich nicht sagen. Die meinen es ernst. Wenn ich in 3 Tagen nicht mit dem Lösegeld zurück bin, kommt Claudia wahrscheinlich nie wieder. Jedenfalls nicht lebendig. Sie sollten sich erst mal ausschlafen. Morgen früh sehen wir weiter. Können wir uns um 9 Uhr hier bei Ihnen treffen, Herr Gößlinger? Selbstverständlich. Aber bitte vorläufig keine Polizeiaktion und keine Nachricht in die Öffentlichkeit. Das Lösegeld wird bezahlt. Danach kann die Polizei dann tun, was sie für richtig hält. Wenn meine Frau wieder frei ist. Vorläufig einverstanden. Wir besprechen die Sache morgen früh. Sicherheitshalber gebe ich Ihnen meine Karte mit meiner privaten Telefonnummer. Wenn sich irgendetwas Dringendes ergeben sollte, können Sie mich jederzeit anrufen. Danke, Herr Müller. Ich habe im Augenblick keine Fragen mehr. Herr Obern, ich lade Sie zum Essen ein. Sie brauchen eine Stärkung, glaube ich. Und vielleicht können Sie mir dabei noch etwas mehr von meiner Frau erzählen, wenn die Polizei nicht dabei ist. Kommen Sie, Fräulein Schwabe. Ich fahre Sie nach Haus. Michael Gößlinger? Hallo, Michael. Hallo, Ingrid. Ich wollte nur gute Nacht sagen. Liegst du schon im Bett? Ja, aber ich habe noch nicht geschlafen. Alles in Ordnung? Ja, Ingrid. Dann schlaf gut. Danke. Du auch? Bis bald. Ich rufe dich an. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich küsse dich. Ich dich auch. Ist da jemand? Was machen Sie hier? Vielleicht erkennst du mich bei Licht, Michael. Claudia! Ich bin in der Toskana bei meinen Entführern. Und die lassen mich erst laufen, wenn mein Freund Harald mit der Million kommt. Was willst du mit der Pistole, Claudia? Was soll das? Deine Ingrid ist vertragsbrüchig geworden. Ihr habt gar nicht Schluss gemacht. Das wird mir zu gefährlich, Michael. Du musst sterben. Das ist die einzige sichere Lösung, damit ich alles erben kann. Aber dieser Urban... Hat er das Märchen gut erzählt? Er wird auch gut dafür bezahlt. Eigentlich sollte er dich erschießen. Er ist zu feige. Ich mache es am besten selbst. Hände hoch. Claudia. Harald. Lass die Pistole fallen. Ich zahle Herrn Urban das Doppelte. Und bei mir verdient er sich sein Geld ganz legal. Ohne Mord. Den Rest überlassen wir Herrn Möller. Möller hier. Das war Claudias Reise, ein Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott mit Eva Garg und Wolfgang Forrester als Claudia und Michael Gößlinger, Evelyn Hamann und Matthias Ponier als Rita und Robert Lattmann und mit Simone Kling als Ingrid Schwabe. In der Rolle des Harald Urban hörten sie Lutz Herkenrath, in der der Elfi Nowak, Hille Darjes. Hauptkommissar Möller wurde gesprochen von Horst Bollmann. Regie führte bei dieser Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1992 Gottfried von Einem.